Ein Traum. Josef K. träumte. Es war ein schöner Tag und K. wollte spazieren gehen. Kaum aber hatte er zwei Schritte gemacht, war er schon auf dem Friedhof. Es waren dort sehr künstliche, unpraktisch gebundene Wege. Aber er glitt über einen solchen Weg wie auf einem reißenden Wasser in unerschütterlich schwebender Haltung. Schon von der Ferne fasste er einen frisch aufgeworfenen Grabhügel ins Auge, bei dem er Halt machen wollte. Dieser Grabhügel übte fast eine Verlockung auf ihn aus und er glaubte, gar nicht eilig genug hinkommen zu können. Manchmal aber sah er den Grabhügel kaum. Er wurde ihm verdeckt durch Fahnen, deren Tücher sich wandten und mit großer Kraft aneinander schlugen. Man sah die Fahnenträger nicht, aber es war, als herrsche dort viel Jubel. Während er den Blick noch in die Ferne gerichtet hatte, sah er plötzlich den gleichen Grabhügel neben sich am Weg, ja fast schon hinter sich. Er sprang eilig ins Gras. Da der Weg unter seinem abspringenden Fuß weiter raste, schwankte er und fiel gerade vor dem Grabhügel ins Knie. Zwei Männer standen hinter dem Grab und hielten zwischen sich einen Grabstein in der Luft. Kaum war K. erschienen, stießen sie den Stein in die Erde und er stand wie festgemauert. Sofort trat aus einem Gebüsch ein dritter Mann hervor, den K. gleich als einen Künstler erkannte. Er war nur mit Hosen und einem schlecht zugeknöpften Hemd bekleidet. Auf dem Kopf hatte er eine Samtkappe. In der Hand hielt er einen gewöhnlichen Bleistift, mit dem er schon beim Näherkommen Figuren in der Luft beschrieb. Mit diesem Bleistift setzte er nun oben auf dem Stein an. Der Stein war sehr hoch, er musste sich gar nicht bücken. Wohl aber musste er sich vorbeugen, denn der Grabhügel, auf den er nicht treten wollte, trennte ihn von dem Stein. Er stand also auf den Fußspitzen und stützte sich mit der linken Hand auf die Fläche des Steines. Durch eine besonders geschickte Hantierung gelang es ihm, mit dem gewöhnlichen Bleistift Goldbuchstaben zu erzielen. Er schrieb hier Ruth. Jeder Buchstabe erschien rein und schön, tief geritzt und in vollkommenem Gold. Als er die zwei Worte geschrieben hatte, sah er nach K. zurück. K., der sehr begierig auf das Fortschreiten der Inschrift war, kümmerte sich kaum um den Mann, sondern blickte nur auf den Stein. Tatsächlich setzte der Mann wieder zum Weiterschreiben an. Aber er konnte nicht, es bestand irgendein Hindernis. Er ließ den Bleistift sinken und drehte sich wieder nach K. um. Nun sah auch K. den Künstler an und merkte, dass dieser in großer Verlegenheit war, aber die Ursache dessen nicht sagen konnte. Alle seine frühere Lebhaftigkeit war verschwunden. Auch K. geriet dadurch in Verlegenheit. Sie wechselten hilflose Blicke. Es lag ein hässliches Missverständnis vor, das keiner auflösen konnte. Zur Unzeit begann nun auch eine kleine Glocke von der Grabkapelle zu läuten. Aber der Künstler fuchtelte mit der erhobenen Hand und sie hörte auf. Nach einem Weilchen begann sie wieder. Diesmal ganz leise und ohne besondere Aufforderung gleich abbrechend. Es war, als wolle sie nur ihren Klang prüfen. K. war untröstlich über die Lage des Künstlers. Er begann zu weinen und schluchzte lange in die vorgehaltenen Hände. Der Künstler wartete, bis K. sich beruhigt hatte und entschloss sich dann, da er keinen anderen Ausweg fand, dennoch zum Weiterschreiben. Der erste kleine Strich, den er machte, war für K. eine Erlösung. Der Künstler brachte ihn aber offenbar nur mit dem äußersten Widerstreben zustande. Die Schrift war auch nicht mehr so schön, vor allem schien es an Gold zu fehlen. Blass und unsicher zog sich der Strich hin Nur sehr groß wurde der Buchstabe. Es war ein J. Fast war es schon beendet, da stampfte der Künstler wütend mit einem Fuß in den Grabhügel hinein, dass die Erde ringsum in die Höhe flog. Endlich verstand ihn K. Ihn abzubitten war keine Zeit mehr. Mit allen Fingern grub er in die Erde, die fast keinen Widerstand leistete. Alles schien vorbereitet. Nur zum Schein war eine dünne Erdkruste aufgerichtet. Gleich hinter ihr öffnete sich mit abschüssigen Wänden ein großes Loch, in das K. von einer sanften Strömung auf den Rücken gedreht, versank. Während er aber unten den Kopf im Genick noch aufgerichtet, schon von der undurchdringlichen Tiefe aufgenommen wurde, jagte oben sein Name mit mächtigen Zieraten über den Stein. Entzückt von diesem Anblick erwachte er. Schakale und Araber. Wir lagerten in der Oase. Die Gefährten schliefen. Ein Araber, hoch und weiß, kam an mir vorüber. Er hatte die Kamele versorgt und ging zum Schlafplatz. Ich warf mich rücklings ins Gras. Ich wollte schlafen. Ich konnte nicht. Das Klagegeheul eines Schakals in der Ferne, ich saß wieder aufrecht. Und was so weit gewesen war, war plötzlich nah. Ein Gewimmel von Schakalen um mich her, in mattem Gold erglänzende, verlöschende Augen. Schlanke Leiber wie unter einer Peitsche, gesetzmäßig und flink bewegt. Einer kam von rückwärts, drängte sich unter meinem Arm durch, eng an mich, als brauche er meine Wärme. Trat dann vor mich und sprach, fast Aug in Aug mit mir, ich bin der älteste Schakal, weit und breit. Ich bin glücklich, dich noch hier begrüßen zu können. Ich hatte schon die Hoffnung fast aufgegeben, denn wir warten unendlich lange auf dich. Meine Mutter hat gewartet und ihre Mutter und weiter alle ihre Mütter bis hinauf zur Mutter aller Schakale. Glaube es. Das wundert mich, sagte ich. Und vergaß, den Holzstoß anzuzünden, der bereit lag, um mit seinem Rauch die Schakale abzuhalten. Das wundert mich sehr zu hören. Nur zufällig komme ich aus dem hohen Norden und bin auf einer kurzen Reise begriffen. Was wollt ihr denn, Schakale? Und wie ermutigt durch diesen vielleicht allzu freundlichen Zuspruch, zogen sie ihren Kreis enger um mich. Alle atmeten kurz und fauchend. Wir wissen, begann der Älteste, dass du vom Norden kommst. Darauf eben baut sich unsere Hoffnung. Dort ist der Verstand, der hier unter den Arabern nicht zu finden ist. Aus diesem kalten Hochmut, weißt du, ist kein Funken Verstand zu schlagen. Sie töten Tiere, um sie zu fressen, und Aas missachten sie. Rede nicht so laut, sagte ich. Es schlafen Araber in der Nähe. Du bist wirklich ein Fremder, sagte der Schakal. Sonst wüsstest du, dass noch niemals in der Weltgeschichte ein Schakal einen Araber gefürchtet hat. Fürchten sollten wir sie? Ist es nicht Unglück genug, dass wir unter solches Volk verstoßen sind? Mag sein, sagte ich. Ich maße mir kein Urteil an in Dingen, die mir so fern liegen. Es scheint ein sehr alter Streit, liegt also wohl im Blut, wird also vielleicht erst mit dem Blute enden. Du bist sehr klug, sagte der alte Schakal, und alle atmeten noch schneller, mit gehetzten Lungen, trotzdem sie doch stille standen. Ein bitterer, zeitweilig nur mit zusammengeklemmten Zähnen erträglicher Geruch entströmte den offenen Mäulern. Du bist sehr klug. Das, was du sagst, entspricht unserer alten Lehre. Wir nehmen ihnen also ihr Blut und der Streit ist zu Ende. Oh, sagte ich wilder, als ich wollte, sie werden sich wehren. Sie werden mit ihren Flinten euch rudelweise niederschießen. Du missverstehst uns, sagte er, nach Menschenart, die sich also auch im hohen Norden nicht verliert. Wir werden sie doch nicht töten. So viel Wasser hätte der Nil nicht, um uns reinzuwaschen. Wir laufen doch schon vor dem bloßen Anblick ihres lebenden Leibes weg, in reinere Luft, in die Wüste, die deshalb unsere Heimat ist. Und alle Schakale ringsum, zu denen inzwischen noch viele von fernher gekommen waren, senkten die Köpfe zwischen die Vorderbeine und putzten sie mit den Pfoten. Es war, als wollten sie einen Widerwillen verbergen, der so schrecklich war, dass ich am liebsten mit einem hohen Sprung aus ihrem Kreis entflohen wäre. Was beabsichtigt ihr also zu tun, fragte ich und wollte aufstehen. Aber ich konnte nicht. Zwei junge Tiere hatten sich mir hinten in Rock und Hemd festgebissen. Ich musste sitzen bleiben. Sie halten deine Schleppe, sagte der alte Schakal erklärend und ernsthaft. Eine Ehrbezeugung. Sie sollen mich loslassen, rief ich, bald zum Alten, bald zu den Jungen gewendet. Sie werden es natürlich, sagte der Alte, wenn du es verlangst. Es dauert aber ein Weilchen, denn sie haben nach der Sitte tief sich eingebissen und müssen erst langsam die Gebisse voneinander lösen. Inzwischen höre unsere Bitte. Euer Verhalten hat mich dafür nicht sehr empfänglich gemacht, sagte ich. Lass uns unser Ungeschick nicht entgelten, sagte er und nahm jetzt zum ersten Mal den Klageton seiner natürlichen Stimme zu Hilfe. Wir sind arme Tiere, wir haben nur das Gebiss. Für alles, was wir tun wollen, das Gute und das Schlechte, bleibt uns einzig das Gebiss. Was willst du also? Fragte ich, nur wenig besänftigt. Herr, rief er, und alle Schakale heulten auf. In fernster Ferne schien es mir eine Melodie zu sein. Herr, du sollst den Streit beenden, der die Welt entzweit. So wie du bist, haben unsere Alten den beschrieben, der es tun wird. Frieden müssen wir haben von den Arabern. Atembare Luft, gereinigt von ihnen den Ausblick rund am Horizont. Kein Klagegeschrei eines Hammels, den der Araber absticht. Ruhig soll alles Getier krepieren. Ungestört soll es von uns leer getrunken und bis auf die Knochen gereinigt werden. Reinheit, nichts als Reinheit wollen wir. Und nun weinten, schluchzten alle. Wie erträgst nur du es in dieser Welt, du edles Herz und süßes Eingeweide? Schmutz ist dir weiß, Schmutz ist dir schwarz, ein Grauen ist dir Bart. Speien muss man beim Anblick ihrer Augenwinkel. Und heben sie den Arm, tut sich in der Achselhöhle die Hölle auf. Darum, o Herr, darum, o teurer Herr, mit Hilfe deiner alles vermögenden Hände, mit Hilfe deiner alles vermögenden Hände, schneide ihnen mit dieser Schere die Hälse durch. Und einem Ruck seines Kopfes folgend kam ein Schakal herbei, der an einem Eckzahn eine kleine, mit altem Rost bedeckte Nähschere trug. Also endlich die Schere und damit Schluss, rief der Araberführer unserer Karawane, der sich gegen den Wind an uns herangeschlichen hatte und nun seine riesige Peitsche schwang. Alles verlief sich eiligst, aber in einiger Entfernung blieben sie doch eng zusammengekauert, die vielen Tiere so eng und starr, dass es aussah wie eine schmale Hürde, von Irrlichtern umflogen. So hast du, Herr, auch dieses Schauspiel gesehen und gehört, sagte der Araber und lachte so fröhlich, als es die Zurückhaltung seines Stammes erlaubte. Du weißt also, was die Tiere wollen, fragte ich. Natürlich, Herr, sagte er, das ist doch allbekannt. Solange es Araber gibt, wandert diese Schere durch die Wüste und wird mit uns wandern bis ans Ende der Tage. Jedem Europäer wird sie angeboten zu dem großen Werk. Jeder Europäer ist gerade derjenige, welcher ihnen berufen scheint. Eine unsinnige Hoffnung haben diese Tiere. Narren, wahre Narren sind sie. Wir lieben sie deshalb. Es sind unsere Hunde, schöner als die eurigen. Sieh nur, ein Kamel ist in der Nacht verendet. Ich habe es herschaffen lassen. Vier Träger kamen und warfen den schweren Kadaver vor uns hin. Kaum lag er da, erhoben die Schakale ihre Stimmen. Wie von Stricken unwiderstehlich, jeder einzelne gezogen, kamen sie stockend mit dem Leib den Boden streifend heran. Sie hatten die Araber vergessen, den Hass vergessen, die alles auslöschende Gegenwart des stark ausdunstenden Leichnams bezauberte sie. Schon hing einer am Hals und fand mit dem ersten Biss die Schlagader. Wie eine kleine rasende Pumpe, die ebenso unbedingt wie aussichtslos einen übermächtigen Brand löschen will, zerrte und zuckte jede Muskel seines Körpers an ihrem Platz. Und schon lagen in gleicher Arbeit alle auf dem Leichnam hoch zu Berg. Da strich der Führer kräftig mit der scharfen Peitsche kreuz und quer über sie. Sie hoben die Köpfe, halb in Rausch und Ohnmacht, sahen die Araber vor sich stehen, bekamen jetzt die Peitsche mit den Schnauzen zu fühlen, zogen sich im Sprung zurück und liefen eine Strecke rückwärts. Aber das Blut des Kamels lag schon in Lachen da, rauchte empor, der Körper war an mehreren Stellen weit aufgerissen. Sie konnten nicht widerstehen. Wieder waren sie da, wieder hob der Führer die Peitsche. Ich fasste seinen Arm. Du hast recht, Herr, sagte er. Wir lassen sie bei ihrem Beruf. Auch ist es Zeit, aufzubrechen. Gesehen hast du sie. Wunderbare Tiere, nicht wahr? Und wie sie uns hassen. Ein Text von Kafka, ein Text von Brecht und noch ein kurzer Text. Ein altes Blatt. Es ist, als wäre viel vernachlässigt worden in der Verteidigung unseres Vaterlandes. Wir haben uns bisher nicht darum gekümmert und sind unserer Arbeit nachgegangen. Die Ereignisse der letzten Zeit machen uns aber Sorgen. Ich habe eine Schusterwerkstatt auf dem Platz vor dem kaiserlichen Palast. Kaum öffne ich in der Morgendämmerung meinen Laden, sehe ich schon die Eingänge aller hier einlaufenden Gassen von Bewaffneten besetzt. Es sind aber nicht unsere Soldaten, sondern offenbar Nomaden aus dem Norden. Auf eine mir unbegreifliche Weise sind sie bis in die Hauptstadt gedrungen, die doch sehr weit von der Grenze entfernt ist. Jedenfalls sind sie also da. Es scheint, dass jeden Morgen mehr werden. Ihrer Natur entsprechend lagern sie unter freiem Himmel, denn Wohnhäuser verabscheuen sie. Sie beschäftigen sich mit dem Schärfen der Schwerter, dem Zuspitzen der Pfeile, mit Übungen zu Pferden. Aus diesem stillen, immer ängstlich reingehaltenen Platz haben sie einen wahren Stall gemacht. Wir versuchen zwar manchmal aus unseren Geschäften hervorzulaufen und wenigstens den ärgsten Unrat wegzuschaffen, aber es geschieht immer seltener, denn die Anstrengung ist nutzlos und bringt uns überdies in die Gefahr, unter die wilden Pferde zu kommen oder von den Peitschen verletzt zu werden. Sprechen kann man mit den Nomaden nicht. Unsere Sprache kennen sie nicht. Ja, sie haben kaum eine eigene. Untereinander verständigen sie sich ähnlich wie Dohlen. Immer wieder hört man diesen Schrei der Dohlen. Unsere Lebensweise, unsere Einrichtungen sind ihnen ebenso unbegreiflich wie gleichgültig. Infolgedessen zeigen sie sich auch gegen jede Zeichensprache ablehnend. Du magst dir die Kiefer verrenken und die Hände aus den Gelenken binden, sie haben dich doch nicht verstanden und werden dich nie verstehen. Oft machen sie Grimassen, dann dreht sich das Weiß ihrer Augen und Schaum schwillt aus ihrem Munde. Da wollen sie damit weder etwas sagen noch auch erschrecken. Sie tun es, weil es so ihrer Art ist. Was sie brauchen, nehmen sie. Man kann nicht sagen, dass sie Gewalt anwenden. Vor ihrem Zugriff tritt man beiseite und überlässt ihnen alles. Auch von meinen Vorräten haben sie manches gute Stück genommen. Ich kann aber darüber nicht klagen, wenn ich zum Beispiel zusehe, wie es dem Fleischer gegenüber geht. Kaum bringt er seine Waren ein, ist ihm schon alles entrissen und wird von den Nomaden verschlungen. Auch ihre Pferde fressen Fleisch. Oft liegt ein Reiter neben seinem Pferd und beide nähren sich vom gleichen Fleischstück, jeder an einem Ende. Der Fleischhauer ist ängstlich und wagt es nicht, mit den Fleischlieferungen aufzuhören. Wir verstehen das aber, schießen Geld zusammen und unterstützen ihn. Bekämen die Nomaden kein Fleisch, wer weiß, was ihnen zu tun einfiele. Wer weiß allerdings, was ihnen einfallen wird, selbst wenn sie täglich Fleisch bekommen. Letzthin dachte der Fleischer, er könne sich wenigstens die Mühe des Schlachtens sparen und brachte am Morgen einen lebendigen Ochsen. Das darf er nicht mehr wiederholen. Ich lag wohl eine Stunde ganz hinten in meiner Werkstatt platt auf dem Boden und alle meine Kleider, Decken und Polster hatte ich über mir aufgehäuft, nur um das Gebrüll des Ochsen nicht zu hören, den von allen Seiten die Nomaden ansprangen, um mit den Zähnen Stücke aus seinem warmen Fleisch zu reißen. Schon lange war es still, ehe ich mich auszugehen getraute. Wie Trinker um ein Weinfass lagen sie müde um die Reste des Ochsen. Gerade damals glaubte ich, den Kaiser selbst in einem Fenster des Palastes gesehen zu haben. Niemals sonst kommt er in diese äußeren Gemächer. Immer nur lebt er in dem innersten Garten. Diesmal aber stand er, so schien es mir wenigstens, an einem der Fenster und blickte mit gesenktem Kopf auf das Treiben vor seinem Schloss. Wie wird es werden, fragen wir uns alle. Wie lange werden wir diese Last und Qual ertragen? Der kaiserliche Palast hat die Nomaden angelockt, versteht es aber nicht, sie wieder zu vertreiben. Das Tor bleibt verschlossen. Die Wache, früher immer festlich ein- und ausmarschierend, hält sich hinter vergitterten Fenstern. Uns Handwerkern und Geschäftsleuten ist die Rettung des Vaterlandes anvertraut. Wir sind aber einer solchen Aufgabe nicht gewachsen, haben uns doch auch nie gerühmt, dessen fähig zu sein. Ein Missverständnis ist es und wir gehen daran zugrunde. Ein Text von Brecht, Fatzer, komm. 1. Verlass deinen Posten. Die Siege sind erfochten, die Niederlagen sind erfochten. Verlass jetzt deinen Posten. Tauche wieder unter in der Tiefe, Sieger. Der Jubel dringt dorthin, wo das Gefecht war. Sei nicht mehr dort. Erwarte das Geschrei der Niederlage dort, wo es am lautesten ist, in der Tiefe. Verlass den alten Posten. Ziehe deine Stimme ein, Redner. Dein Name wird ausgewischt auf den Tafeln. Deine Befehle werden nicht ausgeführt. Erlaube, dass neue Namen auf der Tafel erscheinen und neue Befehle befolgt werden. Du, der nicht mehr befiehlt, fordere nicht zum Ungehorsam auf. Verlass den alten Posten. Du hast nicht ausgereicht, du bist nicht fertig. Jetzt hast du die Erfahrung und reichst aus. Jetzt kannst du beginnen, verlass den Posten. Du, der die Ämter beherrscht hat, heize deinen Ofen. Du, der nicht Zeit hatte zu essen, koch dir Suppe. Du, über den vieles geschrieben ist, studiere das ABC. Beginne sofort damit, beziehe den neuen Posten. Der Geschlagene entrinnt nicht der Weisheit. Halte dich fest und sinke. Fürchte dich, sinke doch. Auf dem Grunde erwartet dich die Lehre. Zu viel Gefragter, werde teilhaftig des unschätzbaren Unterrichts der Masse. Beziehe den neuen Posten. 2. Der Tisch ist fertig, Tischler. Gestatte, dass wir ihn wegnehmen. Huble jetzt nicht weiter daran herum, höre auf mit dem Anstreichen, rede nicht davon, gut noch übel, so wie er ist, nehmen wir ihn. Wir brauchen ihn, gib ihn heraus. Du bist fertig, Staatsmann, der Staat ist nicht fertig. Gestatte, dass wir ihn verändern nach den Bedingungen unseres Lebens. Gestatte, dass wir Staatsmänner sind, Staatsmann. Unter deinen Gesetzen steht dein Name. Vergiss den Namen, achte deine Gesetze, Gesetzgeber. Lass dir die Ordnung gefallen, Ordner. Der Staat braucht dich nicht mehr, gib ihn heraus. Ein letzter Text von Kafka, Prometheus. Von Prometheus berichten 4 Sagen. Nach der ersten wurde er, weil er die Götter an die Menschen verraten hatte, am Kaukasus festgeschmiedet. Und die Götter schickten Adler, die von seiner immer wachsenden Leber fraßen. Nach der zweiten drückte sich Prometheus im Schmerz vor den zuhackenden Schnäbeln immer tiefer in den Felsen, bis er mit ihm eins wurde. Nach der dritten wurde in den Jahrtausenden sein Verrat vergessen. Die Götter vergaßen, die Adler, er selbst. Nach der vierten wurde man des grundlos gewordenen müde. Die Götter wurden müde, die Adler wurden müde, die Wunde schloss sich müde. Blieb das unerklärliche Felsgebirge. Die Sage versucht, das Unerklärliche zu erklären, da sie aus einem Wahrheitsgrund kommt, muss sie wieder im Unerklärlichen enden. Ich danke Ihnen.